Deutschlandfunk, Information und Musik. Wie vertrackt die Lage zurzeit in Brexitannia ist, das kann man auch daran ablesen, dass sich die Queen herself, die sich grundsätzlich nie zu politischen Themen äußert, das jetzt doch mal gemacht hat. Wenn auch ein bisschen vage und ohne ausdrücklich Brexit zu sagen. Man solle einander zuhören, andere Meinungen respektieren und Kompromisse suchen, sagte die Queen in einer Rede. Am Dienstag haben die Parlamentarier im Unterhaus mal wieder die Chance dazu, wenn sie über Theresa Mays Plan B abstimmen sollen. Allerdings ist das mehr als unwahrscheinlich, denn Mays Plan B ist nichts anderes als ihr Plan A. Und so schwebt weiter das Damoklesschwert des No-Deal-Brexits über England und der EU. Besonders gravierend, um nicht zu sagen gefährlich, wäre ein Brexit ohne Vertrag für das EU-Mitglied Irland und das britische Nordirland. Denn er hätte wohl eine sichtbare Grenze und Grenzkontrollen auf der Insel zur Folge. Über die Konsequenzen eines harten Brexit für die Iren möchte ich mit dem Dubliner Schriftsteller Hugo Hamilton besprechen. Herr Hamilton, wie gefährlich wäre ein harter Brexit für Irland? Man hat große Fürchte über den harten Brexit hier, weil das zu einer Grenze führen würde mit Nordirland. Und das für uns, ich habe schon das schon alles durchgemacht in den 30 Jahren, wo der Krieg in Nordirland fortgesetzt wurde. Das war ein Horror. Und wir fürchten, dass das nochmal zurückkommt. In den letzten Tagen explodierte schon eine Bombe in Derry. Wir kennen das alles. Und wir sehen dazu, dass die britische Regierung überhaupt nicht die Geschichte Irlands im Griff haben, wenn es zu diesen Sachen kommt. Es ist ja auch mittlerweile alles andere als unwahrscheinlich, dass es zu einem No-Deal kommen könnte, also dann zu einer wirklich harten Grenze. Also welche Auswirkungen hätte eine solche harte Grenze für die Grenzregion mit Nordirland? Wenn es zum No-Deal-Abschied käme, müsste Großbritannien eine Grenze in Irland haben und Europa auch. Also man müsste die Tarife von den Gütern abheben und so weiter. Das ist uns ganz klar, dass es dann zu großen Reizungen kommen würde. Also die Troubles, wie man das nannte in Irland, die sind Gott sei Dank gedämpft worden. Es gab ein Abkommen, das Karfreitag-Abkommen. Das war für uns ein großes Glück. Wir haben daher eine ganz enge Beziehung zu Europa. Und die Kämpfe und die Auseinandersetzungen in Nordirland haben sich dann geregelt auf eine Weise. Und dass das nochmal aufgehetzt wurde, wäre schlimm. Die EU, die steckt da ja momentan in einem Dilemma. Also sie muss ja einerseits das Karfreitagsabkommen wahren oder sollte es zumindest, das eine gesicherte Grenze verhindert. Andererseits gilt es ja denn, die Integrität des Binnenmarktes zu gewährleisten. Kann man dieses Dilemma irgendwie lösen? Nee, das ist das Lustige dabei auf eine Weise. Und wir Iren sehen das mit etwas Ironie. Wir schauen auf England zu, wie inkompetent die sind und überhaupt die ganze Lage nicht verstehen können, dass man einfach austreten kann aus Europa und allein stehen könnte in dieser Welt. Das verstehen wir nicht. Also wir haben das vor 100 Jahren selber gemacht. Es scheint uns jetzt, dass die Briten eigentlich in einer emotionellen Krise stehen. Das verhindert, dass die überhaupt klar denken über auch wirtschaftliche Sachen. Es scheint uns, dass die Wirtschaft denen weniger ausmacht als diese emotionelle Betroffenheit. Also die wollen irgendwie zurück in die großen Zeiten der Briten. Das hört man ja in den letzten Tagen, auch wenn man über mögliche Lösungen dieser Problematik nachdenkt, kommt ja von Großbritannien momentan nichts. Also sie stecken ja offenbar fest. Wie sehen Sie das als Ihre und wie sehr ärgern Sie sich auch über diese Situation, dass noch nicht mal vernünftige Angebote von der anderen Seite sozusagen kommen? Für lange Zeit wussten die überhaupt nichts, wohin mit dem Brexit. Das war ein Traum und das ist ein unmöglicher Traum. Also irgendwie müssen die Briten über diesen Traum, dieses Zurück in die goldene Zeit des britischen Imperialismus. Das hat auch irgendwas zu tun damit, dass man irgendwo diese Nostalgie nie los wird in England. Das eine ist ja die britische Seite, aber wie sehen Sie eigentlich das Agieren der Europäischen Union? Fühlen Sie sich als Ihre von der Europäischen Union, von Brüssel fair behandelt oder eher allein gelassen mit diesem Problem? Europa hat uns sehr eng unterstützt bei diesem Problem. Man hat stark verhandelt mit diesem Abkommen. Man hat sehr bewusst gesehen, dass Irland dieses Problem mit der Grenze hätte. Wir sind sehr dankbar, dass Europa so stark bei uns steht. Man muss auch sehen, dass die Iren diesen Kampf mit Briten, wir haben das überwältigt. Also wir sind aufgewachsen und wir sind jetzt tüchtige Europäer geworden. Wir sehen, wie gut das für uns war in den letzten 30 Jahren. Die Gelder, die aus Europa kamen, wir haben jetzt Straßen gebaut, wir haben eine sehr lebendige Wirtschaft hier in Irland. Das hat viel mit Europa zu tun und das weiß jede Person auf der Straße. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, dass dieses harte Verhandeln der Europäischen Union ja jetzt möglicherweise zu einem No-Deal kommt, der für die Iren ja noch problematischer ist. Also hätte man Theresa May vielleicht doch mehr Zugeständnisse machen müssen, machen sollen, damit es eben zu keinem No-Deal möglicherweise jetzt kommt? Nee, das glaube ich nicht, weil man könnte denen alles anbieten. Also, wie man so oft sagt, den Kuchen anbieten und er wäre schon aufgegessen. Und den Kuchen nochmal anbieten und die wären immer noch nicht zufrieden. Die Brexiteers wollen einfach hart weg von Europa, aber die haben sich das nicht ganz ausgedacht. Zum Beispiel Boris Johnson, der denkt immer, die Deutschen werden am letzten Ende doch nachgeben, weil die Autos nach England schicken wollen. Aber in Tatsache wollen die Deutschen jetzt die Autos nur nach China hinschicken. Also die haben das erst noch nicht begriffen, wie weltoffen Europa ist. Und ja, es tut uns auf eine Weise leid, das zuzuschauen. Die Brexiteers, die schüren ja vor allem die Angst vor einem langwierigen oder ewigen Backstop, also dem Verbleib Nordirlands im Binnenmarkt. Wie wird dieser Backstop eigentlich in Nordirland selbst gesehen? Also ist das außerhalb der DUP überhaupt so ein Horrorszenario oder denkt man sich, das wäre vielleicht gar nicht so schlimm? Nee, da hat man eigentlich viel Angst dafür. Die Leute in Nordirland haben eigentlich gegen Brexit gestimmt in diesem Referendum, genauso wie die Leute in Schottland. Aber ich glaube, das geht dem britischen Parlament überhaupt nichts an, was die Leute in Nordirland denken. Da haben die nie nachgeschaut, was man da wirklich im Kopf hat. Also es geht um etwas anderes in Britain. Es geht um dieser emotionelle Blick auf die Vergangenheit, wo alles großartig in Britain war, wo man auch Britain verehrte. Ich komme aus der Zeit, wo alles aus Britain herkam, also sogar die Beatles und die Rolling Stones. In Britain war was los in den 70er, 80er Jahren. Und man fürchtet in Britain, dass man da jetzt ein allgemeines Land geworden ist. Mhm. Und das kann man nicht verstehen oder man verträgt das nicht in England. Wir müssen alle normale Menschen sein und in normalen Ländern sein jetzt als Partner in einer globalen Welt. Allein können wir nicht stehen. Ich möchte jetzt nochmal auf die Gefahr einer Grenze zu sprechen kommen. Sie haben die Autobombe, die kürzlich explodiert ist, in Derry ja schon angesprochen. Also wie fragil ist der Frieden auf der Insel? Das kann im Nu wieder ausbrechen. Das befürchten wir. Also dass es junge Leute gibt überall, die zum Terror gewonnen werden können, das ist überall der Fall. Angst kann man immer mit Leichtigkeit in den Leuten einjagen. Also das sieht man auch überall in der Welt. Also das kann man in Amerika sehen. Man kann diesen Angst und die Unzufriedenheit in Leuten sehr einfach aufhetzen. Ist das für Terroristen in Irland, in Nordirland vielleicht auch ein Geschenk? Also dass man sagen kann, mit einer harten Grenze werden einfach wieder Symbole geschaffen, die von der IAA angegriffen werden könnten? Genau, die Grenze war immer dieses Symbol. Und das ist das, wo man plötzlich wieder einen Angriffspunkt hat. Das sieht man immer noch auf den Straßen. Also man fährt nach Belfast und zurzeit ist das ein wunderbarer Touristenort, wo man die Regionen, man kann die mit dem Taxi durchfahren, also wo die verschiedenen Leuten gewohnt haben und die Fahnen sind alle ausgehangen. In friedlichen Zeiten ist das eine schöne Sache, da zurückzuschauen. Aber wenn jetzt eine harte Grenze kommt, kann das ganz schief gehen. Wie stark ist das eigentlich Thema? Also wenn Sie mit Bekannten, mit Freunden in Dublin sprechen, fiebern Sie da eigentlich tagtäglich mit, ob es Theresa May doch noch schafft, irgendwie ihr Abkommen durchs Unterhaus zu bekommen? Oder sind Sie schon völlig übersättigt von diesem ganzen Thema? Wir sind schon satt in Irland, also schon lange. Ich glaube, die Leute in England sind schon satt von all diesem. Das ist eine tragische Komödie, die sich einfach ausbreitet. Und wir hoffen einfach, dass es nicht zu diesem großen Autounfall kommt. Was ist denn aus Ihrer Sicht die wahrscheinlichste Option am 29.03., dem Austrittsdatum? Ein No-Deal, eine Verschiebung? Oder könnte es vielleicht doch noch zu einem zweiten Referendum kommen? Ich glaube, es wird zuerst zu einer Verschiebung hinführen. Und das ganze Parlament wird sich dafür abstimmen. Die Regierung selbst wird irgendwie in den Hintergrund gedrückt. Das Parlament in England wird für eine Verschiebung sich aussprechen. Und danach, wer weiß, wie lange das dauern würde, vielleicht ein Jahr bis Dezember oder so weiter. Bis dahin gibt es eine ganz neue Wählerschaft in Britain. Viele junge Leute werden sich ganz anders einstellen über Europa. Es sind meistens die jungen Leute, die sind unterwegs. Die haben neue Kräfte und neue globales Denken. Das heißt, die tragische Komödie, die wird weitergehen. Ich hoffe, das wird dann zu Ende kommen. Also, dass man sich wieder in England genauso wie die Iren als tüchtige Europäer sehen.